Aber nun sind wir allesamt wie die Unreinen, und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein unflätig Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter, und unsere Sünden führen uns dahin wie der Wind. Wenn eure Sünde gleich blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie gleich ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. So wie unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Yeah.